Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Ich freue mich jetzt auf jemanden, den ich schon lange nicht mehr im Studio hatte, eine Ewigkeit, und zwar Sid Rim. Schönen guten Abend. Hallihallo, servus, danke für die Einladung. Grüß dich. Es ist eine super Sache, dass wir das heute machen können, denn genau heute, und das finde ich immer am geilsten, wenn man sozusagen ein direktes, lineares Medium bespielt, heute ist der Release-Tag deines vierten Studioalbums, nämlich genau heute. Genau so ist es. Synchronicity at its best. Yeah, so sieht's aus. Danke fürs Kommen, danke, dass du Zeit hast. Gerne. Dein viertes Studioalbum liegt vor. Es heißt Sprint. War es ein Sprint bis dahin? Teile haben sich angefühlt wie ein Sprint und Teile wie ein Marathon. Aber im Grunde, ganz am Anfang und ganz am Ende war der Sprintteil. Verstehe. Und dann war die Mühen der Ebene, wie man schon oft sagt. Genau, die gibt's natürlich auch. Gehört dazu zu jedem Projekt. Genau. Das Album ist auf Lucky Me erschienen, ja. Oder erscheint heute. Es gibt auch eine Vorab-Single dazu, etc., etc. Und es ist ein ausgewachsenes Album, es sind, glaube ich, 12, 13 Titel drauf. Ja, 12 Stück, ja. Mhm. Und es gibt eine interessante Geschichte, denn thematisch bist du von dem Album inspiriert worden in einer Zeit, wo du nicht in Österreich warst. Ja, genau. Ich habe mir nach ein paar South by Southwest Gigs in Austin, Texas, wo ich das erste Mal war, einen Freund von mir besucht, der von London nach Mexico City ausgewandert ist, ohne dass er jemals davor gewesen wäre. Ist einfach hin, ja, und hat mir viele spannende Geschichten erzählt und mir dachte, ich muss mir das selber anschauen. Dann war ich dort auf Urlaub und wollte eigentlich gleich dort bleiben. Das ging dann praktischerweise nicht so leicht. Musste irgendwie dann doch nochmal kurz nach Hause und irgendwie ein paar Sachen erledigen. Ja. Und habe mir dann den frühestmöglichen Zeitpunkt ausgesucht, wieder dorthin zu gehen, weil die anscheinend dort was im Wasser haben. Ich bin da direkt reingedroppt in die Kreativszene von Mexico City und habe praktisch direkt nach der Landung schon beim ersten Lunch ultra spannende Kreative und Musiker kennengelernt und das hat mich dann in den Bann gezogen. Habe mir dann die Zeit sozusagen freigeschaufelt und was gemacht, was ich sowieso davor noch nie gemacht habe, vor allem nicht als skifahrender Mensch, und zwar einfach mal einen Winter auslassen. Ja. Und bin den ganzen Winter dann nach Mexiko und das war dann schon auch so ein bisschen geplant, dass ich versuche, mir dort ein Studio zu checken oder so einen kleinen Writing Room und jeden Tag einen Sketch zu machen, und so war das dann. Super. Und die Einflüsse auf dem Album, würdest du sagen, sind groß? Ich habe ein Studio geteilt mit ein paar Leuten von Finesse Records, da ist die Girl Ultra, ist gerade so ein bisschen am Durchstarten, die hat auch da nebenan sozusagen gerade ihr Album gemacht, wo jetzt auch dieselbe ist lustig, weil wir haben jetzt gerade parallel kommen die Nummern raus, die wir damals gleichzeitig dort gemacht haben, was cool. Total schön ist. Ja. Und mit der haben wir immer wieder mal und ihren Produzenten meistens Freitagabends dann so eine schöne Flasche Mezcal uns gegenseitig die Sachen vorgespielt, die Dinge sind super. Uns abgedatet. Und die hat mich gefragt, hast du eigentlich... Irgendwie findest du, dass da Mexiko oder dein Aufenthalt bis jetzt so die mexikanische Musik, die deine Demos bis jetzt beeinflussen? Und ich war irgendwie so, na, glaub nicht. Und dann, nachdem wir fertig waren mit dem Anhören, habe ich gesagt, 100%, es ist alles in Dur, es ist alles extrem happy, es ist alles ultra forward going, total positiv und hat, insofern einen massiven Einfluss, die Leute und die, wie ich dort aufgenommen worden bin und die Sonne. Ein schönes Stichwort, weil wenn man sich das Album so durchhört, das Album klingt positiv, es klingt sozusagen, es hat so ein Adrenalin-Rush-mäßiges Ding, also es hat keine Wiener Winter-Tristesse eigentlich drin oder kaum, vielleicht ein bisschen zum Schluss ging das Album vielleicht, aber damit sich die Leute ein bisschen was vorstellen können, was so auf dem Album los ist, wollen wir uns vielleicht einfach mal die erste Single-Auskopplung anhören, das ist Yes. Genau, können wir gerne machen, ja, die ist schon mal sehr exemplarisch, würde ich sagen, für den ganzen Grund. Dann hören wir uns jetzt vielleicht mal an, und das ist Sid Rim vom aktuellen Album Sprint auf Lucky Me. Yes. Can you say yes? Can you say yes? yes. So, ihr seid immer noch bei FM4, Labum Deluxe an diesem Abend. Mein Name ist Patrick Pulsinger. Mir gegenüber sitzt Sid Rim. Und das war jetzt die erste Single aus dem Album Sprint. Yes! We say yes. So ist es. Wir haben jetzt off-air auch schon ein bisschen gequasselt. Den Recording-Prozess, du hast gesagt, du hast extrem viel versucht vom originalen Recording-Prozess. Also Klavier hört man ja, dieses Rave-Piano. Drums natürlich spielst du ja alles selber und singst du auch selber? Ja. Singst selber, das heißt sozusagen, es ist ein bisschen so ein Prince-Ding. Alles selbst gespielt. Ja, One-Man-Band. One-Man-Band, genau. Und du hast versucht, beim Recording-Prozess, hast du erzählt, so viel wie möglich vom Original Flavor vom Raum, von dem zu erhalten? Ja, genau. Das hat sich aber eher so ergeben, weil ich einfach ins Studio rein bin, habe diese Akkorde gespielt, wie als würden sie irgendwie aus mir rausfließen. Und dann das Klavierriff auch gleich dazu, den Bass, Schlagzeug aufgenommen, ist alles in einem Fluss. Und ich habe mir gedacht, ich musste jetzt drinnen bleiben in diesem Mindset, jetzt nur nicht anfangen herumzudoktern und da irgendwie mit dem Equalizen irgendwie Zeit zu verplempern, sondern ich muss einfach in diesem Creative Flow Recording-Prozess drinnen bleiben. Und habe dann auch die ganzen Percussion-Instrumente und den Bass und alles in einer relativ schnellen Recording-Session eigentlich aufgenommen. Mhm. Und was ich dann interessant gefunden habe, ist, wie wir dann zusammen, der Clonius und ich, damit Mischen und Mastern geholfen hat, die Nummer dann uns angeschaut haben, wollten wir den sozusagen in ein dancier, auflegetauglicheres Gerüst equalizen und mischen. Ja. Und das hat aber nicht funktioniert. Mir hat dann genau dieses Ganze echt aufgenommen, dass man den Raum hört, dass man meine Finger hört, die Tasten berühren, die der ein oder andere schmutzig gespielte Snare Drum Schlag, das musste alles drinnen bleiben. Damit die Nummer so funktioniert und jetzt hat sie, finde ich, ein ganz eigenes, einen ganz eigenen Flavor, weil sie irgendwie so ein bisschen dieses live-recordete Band-Ding drinnen hat. Ja, super, es fällt einem gleich auf, also diese Rave-Riffs kennt man ja oft dann vom M1-Piano oder von irgendwelchen anderen Digi-Pianos, genau. Bei dir hört man so ein bisschen die Luft und die Tasten noch rundherum. Sehr schön, Hauptrecording-Arbeit aber ist dann eher in Wien passiert oder sind viele Dinge aus Mexiko von den Layouts sind wirklich Sachen mitgekommen oder hast du vielleicht sogar Percussion dort aufnehmen können mit anderen Leuten? Gab's so richtig Material, was du mitgebracht hast? Schon, aber relativ rudimentär. Also ich war viel im Austausch mit Leuten, aber ich habe jetzt niemanden dort aufgenommen. Mhm. Das, was ich aufgenommen habe, war ein ganz altes runtergerocktes Tama-Rockset ohne Becken, wo ich mir dann einfach irgendwo die Halt gecheckt habe. Paar Synths, ein E-Bass, zwei Mikros, eins davon war ein hiniges SM57, in das ich mich dann total verliebt habe und fast alle Vocals mit dem aufgenommen habe. Zumindest die Pilotspiele. Und da sind ein paar Sachen übergeblieben von den Drums und auch von den Vocals. Viel habe ich dann schon in Wien nochmal nachrecordet. Ja, vor allem auch Schlagzeug wollte ich dann schon noch so ein bisschen meinen Stempel drauf und mehr als zwei Mikros verwenden. Ja. Was mir auffällt auch, es ist sehr viel, teilweise bei einigen Tracks ist mir aufgefallen, dass auch sehr viel so eine Art von so Atmo speziell verarbeitet wurde. Also man hat manchmal so das Gefühl, da stehen hinten noch irgendwie Leute oder das, oder sozusagen es schwingt noch irgendwie etwas mit. Also es ist jetzt für mich als Hörer viel weniger technisch, viel weniger jetzt so on point, dass man sagt so, okay, und da schneiden wir jetzt da das weg und das muss weg und da wird was gegatet. Also es hat für mich eigentlich eher so die Anmutung, dass man sagt, das könnte jetzt auch von 3-4 Leuten irgendwo in einem Raum einfach so mit 2 Mikrofonen live recorded sein. Ja. Ist das zum Beispiel was du dir vorstellen könntest? Wäre das ein Album, wo du sagst, das könnte ich jetzt im Band-Kontext eigentlich, sagen wir mal, fast 1:1 hinstellen. Deine früheren Alben waren ja doch oftmals noch stärker auch so sample-lastig, auch dein Schlagzeug stärker editiert, gechoppt und so weiter. Hier habe ich wirklich so das Gefühl, da könnten sich 4 Leute auf die Bühne stellen und könnten das eigentlich mit so ein paar kleinen Backups, könnten das eigentlich ziemlich gut runterholzen. Wäre das eigentlich was dich interessieren würde, noch mehr? Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren und es stimmt voll, wie du das raushörst. Ich glaube, dass es ist bei mir einfach so entstanden. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich war nie so der große Aufnahmeraum-Dude, hatte nie Mikros oder habe mich nie wirklich mit dieser Seite vom Musikmachen einfach so beschäftigt, sondern habe mir gedacht, ich mache das alles. Mir war immer das Wichtigste, dass ich alle Plugins und alle Musik und alle Musikprogramme immer auf einem Laptop habe, den ich immer dabei habe. Das war das Einzige, alles in der Box. Und ob dann teilweise was gesampled ist oder aufgenommen oder mit einem Synth oder mit einem Soft-Synth gespielt ist, war mir eigentlich egal. Ich habe das alles so miteinander gemischt. Und irgendwie ist mir über die letzten Jahre langsam, wahrscheinlich kam das auch so vom eigenen Vocal-Prozess her, dass ich einfach angefangen habe, über meine eigene Nummer zu singen. Habe ich mich einfach ein bisschen mehr in Mikros verliebt und ins Aufnehmen. Und du hast einfach irgendwas, auch wenn du es kaum hörst, es ist was da. Du hörst immer ein bisschen im Raum im Hintergrund. Und irgendwie hat sich mein Hörverhalten auch in die Richtung verändert, dass ich lieber Platten höre, wo eher irgendwie was Echtes aufgenommen ist. Und das ist einfach so generell so ein bisschen weg von dem alles in der Box. Und das merkt man einfach da, dass das einfach der eigene Geschmack oder mein Interesse sich einfach so ein bisschen in die Richtung verschoben hat. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat immer gesagt, das beste Mikrofon ist das nicht da ist. Das fand ich irgendwie ganz lustig, also dass man sozusagen so wenig Mikrofone wie notwendig nur verwenden soll. Und wenn es noch eins dazu stellst, ich habe mal mit seinem Engineer gesprochen, der hat gesagt, each extra microphone means extra trouble. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja. Und deswegen so ein minimalistischer Ansatz ist ja oft auch, wenn man es dann fertig macht, erhält die Grundidee viel stärker, als dass man dann irgendwie in irgendwelche Details noch irgendwie reinflutscht. Und der minimalistische Ansatz, auch wenn man das vielleicht nicht immer hört in meiner Musik, aber der von der Arbeitsweise, der minimalistische Ansatz, der gefällt mir generell gut. Den hatte ich davor auch schon, dass ich, auch wenn alles im Computer drinnen war, einfach wirklich nur eine Handvoll von Plugins verwende oder immer denselben Synthesizer, immer denselben Sampler und einfach so meine Go-To-Dinge habe, die wirklich ganz abgegrenzt minimalistisch sind. Und das war jetzt in dem Fall das Genre ein bisschen anders, weil eben mehr Mikros im Spiel sind, aber da auch immer dieselben 2-3. Wollen wir uns vielleicht noch ein Beispiel anhören? Ich würde gerne noch ein Stückchen von deiner Platte hören. Ich würde sagen, als nächstes hören wir uns an Thunderstruck, die 2. Single-Auskoppelung. Da war mir irgendwie so, dass auch wieder Recording-mäßig vom Aufnehmen her hatte ich eigentlich einen Riesenspaß, alles aufzunehmen, was gerade so rumgelegen ist, ein Bleistift, der irgendwie gegen eine Trommel geworfen wird oder das Heferl und der Löffel, einfach generell Percussion, alles zu einem Percussion-Instrument machen und das dann so collagenartig zusammenbauen, also der Grundstart in diesen, in den Loop, auf den die Nummer basiert. No more waiting, no more slow. In the chaos, though it's grown. was the fire in the snow. Hit me what you got, not the time to keep it low. Mighty river at the flow, take me to where I belong. Das war Thunderstruck von Sid Dream. Das ist ein sonniger, fast ein Beach-Song, finde ich. Hat so ein bisschen mit diesen Vocals und hat so ein bisschen eine Mischung aus 60s, Psychedelic, Beach Boy-eske, finde ich sogar, Ambiente teilweise. Könnte man sagen, ein Freitag, das Freitagnachmittagsbier unter den Albumsongs? Auf jeden Fall. Das finde ich eine sehr gute Kategorie eigentlich. Es gibt wahrscheinlich auf jedem Album einen Freitagnachmittagsbier-Song. Sollte so sein. Das wäre deiner. Das wäre meiner. Kurz vorm Gewitter. Quasi. Genau. Kurz vorm Gewitter, genau. Wenn die Luft so richtig aufgeladen ist. Ihr seid immer noch bei FM4, das ist der Labum Deluxe am Freitagabend. Mir gegenüber sitzt Sid Rim, was mich sehr, sehr freut. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ihr seid genau richtig. Und wir hören uns gerade ein bisschen durch das Album Sprint, das vierte Studioalbum, das auf Lucky Me genau heute erscheint. Durch. Sid Dream wird auch noch hier später für uns einen kleinen Mix machen. Das freut uns auch sehr. Vielleicht landet auch der ein oder andere Song aus dem Album draus. Werden wir mal sehen. Das Album erscheint heute, nehme ich mal an, digital. Wird es auch irgendwelche Arten von analogen Auskopplungen geben? Ein Tape, ein Vinyl ist geplant. Minidisc. Also ist Vinyl ist geplant, aber erst zu ein bisschen späteren Zeitpunkt. Super. Wir machen jetzt mal nur digital und dann genau alles weitere kommt dann. Ich denke gerade für die Art und Weise, wie das Album klingt und auch wie es produziert ist, ist wahrscheinlich Vinyl gar keine schlechte Option, weil es natürlich so ein bisschen so diesen warmen, breiten Sound hat. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall so eine Platte ist, die man so auflegt und dann einfach mal so durchhört und dann umdreht und die zweite Seite auch durchhört. Für dich, ich habe jetzt so das Gefühl, heutzutage ist ja das Album so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil Leute sagen, okay, Single und dann vielleicht noch irgendwie noch eine Art EP oder so. Ich habe bei dir immer so das Gefühl, dass bei deinen letzten Alben auch, du bist schon ein Albumtyp, du bist irgendwie verliebt ein bisschen in das Konzept, dass du sagst, das ist das Album und auf dem Album geht es um das oder es geht um jenes. Ja, ich finde, Musik ist die Form, wie man Musik am besten konsumiert, meiner Meinung nach. Vielleicht ist das auch einfach nur eingebrannt in mein Gehirn aus Teenage-Zeiten, wo das einfach fix so war. Ja. Für mich ist das einfach eine schöne Kunstform, das einfach in einen Rahmen von 12 Songs oder wie auch immer einfach zu bringen. Und ja, ich finde, du hast es richtig erkannt, das ist auch so, beim Tracklisting habe ich mir dann schon viel Gedanken gemacht, wie man einfach den größtmöglichen Flow herstellen kann. Es sind viele Nummern in einem ähnlichen Tempo, es sind zwischen zwei Nummern ist sogar ein Übergang irgendwie so. Es gab so ein Interlude. Ja, genau, so ein Interlude, das dann direkt reingeht in die nächste Nummer. Und war mir schon auch wichtig, dass man das genauso machen kann. Wie du sagst, ich liebe das ja. Nach Hause kommen, du legst zum Kochen, Gemüse schneiden oder sowas, eine Seite einer Platte auf. Das ist eine Einheit von Musik. Dann drehst du sie um, das ist die nächste Einheit von Musik. Darf ruhig alles ineinander fließen. Das finde ich schön so. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen wieder so ein bisschen so ein Trend dahin. Also ich merke auch, dass die Leute wieder sagen, hey cool, ich höre mein Album durch mal. Dass dieses Single-Ding und so schnell und so kurz und so straightforward wie möglich, dass das auch wieder so ein bisschen sich ein bisschen abnutzt, auch bei den Hörerinnen, dass die auch wieder ein bisschen eine Story hören. Vor allen Dingen, wenn man quasi klassischer Album-Artist ist, also wenn man sagt, man lässt sich Zeit, dann macht man wieder ein Album. Ist eigentlich ganz schön. Du hast jetzt bis jetzt schon einige Zeit bei Lucky Me, deine musikalische Heimat sozusagen gefunden. Wie ist so die Einbettung bei Lucky Me in den Rooster mit den anderen Künstlern? Gibt's da viel Austausch? Du warst auch eine Zeit lang in London. Jetzt bist du wieder da und auch aus familiären Gründen, übrigens, wenn ich das so sagen darf, vor 3 Wochen Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dazu. Großartig. Also das heißt, nicht nur wir feiern eigentlich nicht nur die Geburt des 4. Studioalbums, sondern auch die Geburt des 1. Kindes heute. Richtig. Und da sind wir auch schon beim Thema, weil da die Signation, die in allen Mixtapes und in allen, wo sie halt sie brauchen von Lucky Me, ist immer Lucky Me Family gehaucht. Ja. Und genauso fühlt sich's an. Das ist wirklich eigentlich ein Freundeskreis. Wir kennen uns alle ewig. Und wirkt sehr eingeschworen und sehr familiär und ich fühle mich da weiterhin sehr wohl. Und ja, ich war in London mehrere Jahre und zwar natürlich auch deswegen, weil ich mich immer sehr zugehörig zur Londoner Musikszene auch gefühlt habe, genauso wie zur Wiener natürlich. Und die Lucky Me Leute waren alle in London, ein paar noch in Schottland, wo sie alle ursprünglich her sind, aber die meisten sind nach London runtergezogen. Genau, fühle mich dort weiterhin sehr, sehr wohl. Absolut. Das Album ist sehr facettenreich. Ich würde mal sagen, wir haben es natürlich verlinkt heute im Programm des heutigen Tages. Schaut euch das mal an. Also wir haben Seed Ribbon verlinkt und von dort geht's weiter Richtung Album. Das Album ist ab heute erhältlich. Auf jeden Fall mal digital. Vinyl muss noch ein bisschen warten, vielleicht im Herbst oder so. Who knows? Checkt das Album mal aus. Es ist wahnsinnig angenehm und lustig und gut zum Hören. Es ist ein sehr freundliches Album, finde ich. Also ein sehr lebensbejahendes, tolles Album geworden, wie du gesagt hast. Viel in Dur. Ja, alles in Dur. Keine Melancholie. Kann man heute auch irgendwie ein bisschen brauchen heutzutage. Die Welt ist eh ein bisschen düsterer Ort. Also alles, was wir an Fröhlichkeit bekommen können, sollten wir einsaugen. Das war auch ein bisschen ein Hintergedanke. Es ist nicht nur Eskapismus und einfach die Sonne im Winter statt dem 2 Grad Schneeregen. Das natürlich auch, aber auch einfach eine klare Ansage zu Optimismus und in der Krise steckt die Chance und einfach so ein Ummodeln von negativen Sachen in positive. Finde ich sehr gut. Und trotzdem gibt es auch ein bisschen was Nachdenklicheres auf dem Album. Ich glaube, das ist das letzte oder vorletzte Stück auch, was wir hören. Das letzte Stück vom Album, genau, die Nummer 12. Genau. Und vielleicht, das ist eine Kollaboration. Singst du das selbst? Oder? Ja, das singe ich selber. Ah, wow. Und das Stück ist auch recht interessant, weil das dann zur Gänze in Wien gemacht habe, nach meinem Mexiko-Aufenthalt, ziemlich kurz danach. Und bei dem Stück, da wusste ich einfach nicht weiter. Ich hatte einfach diesen Loop, den Verse am Anfang und dann so eigentlich das, was dann der Chorus wurde. Und wusste aber nicht, ob das schon genug ist und habe das dann meinen Freunden vorgespielt, dem The Clonius und Dorian Concept. Und der Dorian Concept hat mir mehr oder weniger hat mir gesagt, hey, probier doch mal das so aus. Und mir eigentlich eine Kurzanleitung fürs Arrangement runterdiktiert. Und ich war so, warte, ich schreibe wieder schnell mit. Habe das am nächsten Tag am Vormittag genauso gemacht. Einfache Kniffe, wie sozusagen ich die Nummer beenden konnte. Er sagt, nur nichts dazu komponieren, weil das war so mein Impuls. Ich brauche da noch mehr Teile und noch komplizierter. Ja, ja. Er hat gesagt, nein, du machst gar nichts. Du lass es, wie es ist. Mach bla bla bla bla. Hat mir das Arrangement andiktiert. Am nächsten Tag in der Früh habe ich das so gemacht. Und haben gesagt, hey, das funktioniert, das ist super, vielen Dank, can you do that again? Ja, ja. Und so sind wir dann in dieses kollaborativen Prozess als Trio auch reingekommen, eben mit der Clonius auch auf der technischeren Seite für Mischen und Mastern und praktisch so ein bisschen ein Rick Rubin-artigen Ideengeber im Hintergrund vom Dorian Concept. Und das war natürlich total schön, das dann das ganze Material aus Mexiko nach Wien mitzunehmen und dann so ein Homecoming mit einzubeziehen und das war natürlich sehr schön. Super Sache. Das Stück, was mich auch noch, bevor wir es hören, was mich auch, weil ich gefragt habe, es ist wahnsinnig interessant, auf dem, dort wo du singst, bei den Stücken, es ist wahnsinnig interessant, deine Stimme klingt wirklich immer sehr unterschiedlich. Also man könnte, wenn du sagen würdest jetzt, ach, das habe ich mit jemand anderem aufgenommen, würde ich dir das auch glauben, weil die Stimme wirklich auch durch Processing oder ich weiß nicht, durch Überlagerung oder Layering immer sehr unterschiedlich ist. Bei dem Stück, was wir jetzt bei Sanderstag ist es so diese Falsettstimme, bei Yes ist es eher so Sample, so ein bisschen so Sample-based. Bei dem Stück wiederum hat es wirklich so eine Singer-Songwriter-eske Atmosphäre. Das finde ich bemerkenswert eigentlich, dass du deine Stimme bei jedem Song immer so ein bisschen auch so stark verändern konntest. Ich habe eine Theorie dazu, und zwar ist das, ich kann mich erinnern, irgendwer hat mir mal auch gesagt, dass ich als Schlagzeuger mich immer so anpasst, dass ich eigentlich gar nicht so einen Sound habe, sondern immer gut leise spielen kann auch und manchmal gerne auch in den Vordergrund, aber auch einfach sehr leise spielen kann und mich einfach gerne unterordne als Schlagzeuger in einer Band. Die Dynamik ist das Wichtigste. Die Dynamik ist das Wichtigste, genau. Und ich finde das auch das, was für mich das Instrument ausmacht. Und ich finde, die Nummer an sich, wenn sie mal irgendwie so ein bisschen da ist in Fragmenten als Loop oder als Sketch oder als Demo, sagt einem eh, was sie will. Und man darf das, finde ich, nicht, man muss dann zuhören auch. Und wenn die Nummer einem sagt, hey, du musst da so und so singen, sonst funktioniert es nicht, dann muss man so singen. Deswegen klingt das wahrscheinlich alles ein bisschen wandelbar, diese Stimme, weil ich habe jetzt nicht so den Anspruch, dass ich mit einem Art Trademark Vocal Sound irgendwie mich mal daran erkennt, sondern dass einfach die, was auch immer aufgenommen wird, schön zur Nummer passt und dass die Nummer im Vordergrund stehen sollte und nicht einfach ein Wiedererkennungswert oder eine Art zu spielen oder zu singen. Dann hören wir uns das letzte Stück vom Album an. Wir kommen aber noch mal kurz rein. Du bleibst noch da und im Anschluss jetzt daran ans Interview gibt's auf jeden Fall noch Citrim in the Mix. Das freut uns auch sehr. Und das ist jetzt der Closer vom aktuellen Album Sprint. Das ist sozusagen das Ende vom Sprint. Genau, das Ende, das Durchatmen. Das Durchatmen. Und das ist These Are Mine von Citrim. Here we go. I'm pretty sick of it now. You got to take it, but these are mine. No need to break it. It was a gift from my mom. Well, just take all the, but these are mine. Just let them stay. These are mine. This over with now. If you remember, I'll trust you. But these are mine. Look at that picture. We look good at that time. I swear I still love you. But these are mine. Just let them stay. Just let them stay. und das war jetzt auch noch wirklich das letzte Stück vom Album Dieser Mein, sozusagen die, was hast du gesagt, das Durchatmen nach dem Sprint. Genau das. Genau, und Sprint heißt das neue Album von C-Dream, das es ab heute überall gibt. Wir werden im Programm des Tages ein bisschen was verlinken. Wenn ihr da hinklickt, kommt ihr auf jeden Fall auf Bandcamp, auf die Website von C-Dream und da könnt ihr relativ schnell heute schon das Album runterladen, streamen, was auch immer ihr wollt. Und wenn ihr die Analog-Fans seid, dann gibt's auch vielleicht irgendwann später mal eine Platte. Und ich sag mal, gibt's noch irgendwas, auf was wir hinweisen? Du hast gesagt, es gibt ein Porgy-Gig erst im Herbst, aber... Genau, ist noch lang hin, aber trotzdem. Es gibt die Tickets schon online. Porgy, yes, zu Halloween, 31.10. Ist sozusagen eine offizielle Album-Release-Show. Vielleicht dann schon mit Platte? Ja, eventuell, wenn es sich ausgeht, wäre super. Genau, die letzte Album-Release-Show in Porgy war extrem cool, hat mir urgetaugt, deswegen wollte ich es unbedingt wieder dort machen und ich freue mich schon sehr. Super. Und ich sag danke. Ich sage nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und toi toi toi für alles, was noch kommt und herzlichen Glückwunsch zu mehreren tollen Dingen, die gerade passiert sind. Yes, danke, danke. Danke, tschüss. Ciao. Ja, danke Patrick Pulsinger und C-Dream für den netten Talk am Freitagabend. Und Stichwort alles, was noch kommt, hier komme ich, Heinz Reich, euer Mann für elektronische Tiefen und emotionale Höhenflüge. Und als erstes Goodie habe ich jetzt gleich noch einen exklusiven DJ-Mix von C-Dream. Den hat er mir nach der Aufnahme des Interviews mit Patrick Pulsinger noch geschickt. Die ersten zwei Tunes sind aus dem neuen Album Sprint, das sie euch ja jetzt ausführlichst vorgestellt haben. Und dann kriegen wir einen super Einblick ins musikalische Universum von C-Dream. Also was er liebt und was ihn so inspiriert. Bevor wir den Mix von C-Dream vom Stapel laufen lassen, nur noch ganz schnell einen Tipp für eine wirklich außergewöhnliche Veranstaltung. Morgen Samstag findet wieder der Walden Maximus Musik All-Nighter statt. Der hat das Motto: Lasst uns Liebe und Musik machen. Der Walden Maximus Musik All-Nighter, der findet auf der Redlinger Hütte im Wienerwald statt. Und der Veranstalter schreibt dazu: Es gibt Menschen, die lieber hungern, statt auf Schallplatten zu verzichten. Die bereit wären, Flüge zu verpassen, nur um das letzte Regal im Plattenladen der Urlaubsdestination nach einem Holy Vinyl Grail zu durchwühlen. Ja, hier sind noch unendliche Eskalationsstufen möglich. Einige dieser Sorte Mensch finden sich seit nunmehr 12 Jahren in dieser traumhaften Waldlichtung im Wienerwald zusammen, wo heuer Simon Riegler als Host und Circus Maximus wieder Musikenthusiastinnen, Plattenarchäologinnen und Tänzerinnen zusammentrommeln, um das Leben und die unendlich schönen, exotischen, lebensbejahenden Facetten des Klanguniversums zu feiern. Zusammen verwandeln wir den Wald in die Copacabana, ins Studio 54, in einen nigerianischen Mangrovenwald, in eine italienische Piazza, in den bolivianischen Titicacasee oder in ein Wiener Tschocherl. Soweit die poetischen Liner Notes zu dem Walden Maximus Musik All-Nighter. Die DJs und Produzentinnen, die sich freuen, heuer beim Walden zu performen, sind ab 15 Uhr Fritz Blöckinger und dann geht's weiter im mehr oder weniger Stundentakt mit Bird, Mike Burns, Tanja Turner, Nomad, Armin Schmelz, Ali Europa und Band, Rita Arsenal, Il Rampelotto und El Salgado, Jan Schulte aka Roofyman und Wolf Müller live, neuzeitliche Bodenbelege und um 5 Uhr morgens dann die Walden All-Stars. Also hoch die Redlinger Hütte, nieder die Paläste. Wo das Ganze ist, das werdet ihr selbst in der allwissenden Müllhalde herausfinden. Auf jeden Fall morgen Abend der Walden Maximus Musik All-Nighter. Aber jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Hier und jetzt, Mesdames et Messieurs, C-Dream in the Mix.